Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute die Reform zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen. Systemwechsel oder reine Geldbeschaffung? Eine Sendung von Axel Brauer-Rabinowitsch. Die parteiübergreifende Gesundheitsreform ist noch nicht einmal in ein Gesetz gegossen. Da wird bereits über die nächste Reform diskutiert. Damit soll der Systemwechsel vollzogen werden, verlangen praktisch alle Parteien und Experten. Am deutlichsten wurde der CDU-CSU-Chefunterhändler in Sachen Gesundheit, Horst Seehofer. Das Gesundheitswesen sei an die Grenze seiner Reformfähigkeit gelangt. Da die gerade beschlossene Reform bestenfalls 5 Jahre lang halten werde, müsse spätestens danach ein neues Modell installiert werden. Die Behauptung ist zumindest kühn, denn Reformpotenziale gibt es noch reichlich. Sie werden von DGB, Arbeitgebern, Gesundheitsexperten, aber auch von Politikern eingefordert. In Wirklichkeit geht es gar nicht um Strukturreformen oder den grundlegenden Systemwechsel, sondern schlichtweg um eine breitere Finanzierungsbasis. Sie soll möglichst die Lohnnebenkosten schonen und damit beschäftigungsfreundlicher als die bisherige Beitragsgestaltung sein. 2 Modelle stehen im Mittelpunkt der aktuellen politischen Diskussion: die Bürgerversicherung und die Kopfpauschalen. In den Hintergrund getreten ist das 3. Modell, das ansatzweise bereits mit der parteiübergreifenden Gesundheitsreform installiert wird, nämlich die Ausgrenzung und Privatisierung ganzer Leistungsbereiche. Das favorisieren vor allem CDU und FDP. CDU-Chefin Angela Merkel sagt klipp und klar, dass die beschlossene Privatisierung des Zahnersatzes ein Probelauf für die künftige Gesundheitspolitik sein soll. Die Herausnahme einer Leistung und damit auch Erfahrungen zu sammeln, halten wir für ein ganz wichtiges Element, um zu gucken, ob die privaten Versicherungen überhaupt ihre Versprechungen einhalten und um zu lernen, ob das auch in eine richtige Richtung geht. Nach dem Modell der Rentenreform könnte so neben der solidarischen Krankenversicherung eine private Zusatzpflichtversicherung treten, um den allgemeinen Beitragssatz und damit auch die Lohnnebenkosten zu senken. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Neben dem Zahnersatz sind die allgemeine Zahnbehandlung, private Unfälle oder das Krankengeld in der Diskussion. Natürlich könnte man auch Kuren, Rehabilitation oder Vorsorge privatisieren. Obwohl das schnell die Arbeitgeber, nicht aber die Versicherten entlastet, die eine Zusatzversicherung abschließen müssen, steht selbst die Wirtschaft diesem Modell skeptisch gegenüber. Alexander Gunkel, für Sozialpolitik zuständiges Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Arbeitgeberverbände. Langfristig kann es kein Weg sein, dass wir immer weitere Leistungsbereiche herausnehmen aus der Krankenversicherung und durch einzelne Versicherungen isoliert absichern. Das Gegenmodell zur Privatisierung ist zweifellos die Bürgerversicherung, wie sie zum Beispiel Gewerkschaften und Sozialverbände schon lange fordern. Bisher gab es dazu eher unklare Vorstellungen. Aber im Rahmen der Rürup-Kommission hat der Kölner Gesundheitsökonom Karl Lauterbach ein durchgerechnetes Konzept entwickelt. Im Kern bedeutet Bürgerversicherung, keiner kann sich künftig mehr der gesetzlichen Krankenversicherung entziehen. Horst Seehofer befürwortet dieses Modell und steht damit in der Union ziemlich einsam da. Seinen Beweggrund erklärt er mit dem Überdruss, den er gegenüber all jenen Experten und Politikern verspürt, die die schmerzhaftesten Sparmodelle für die gesetzliche Krankenversicherung entwickeln, von denen sie selber aber niemals betroffen wären, weil sie entweder privat versichert sind oder über die staatliche Beihilfe weitgehend kostenlos versorgt werden. Positiv ausgedrückt sagen die Verfechter der Bürgerversicherung, nur eine für alle geltende Krankenversicherung ist solidarisch. Sie ist dann auch Garant dafür, dass Politiker, Krankenkassen, Patienten und Leistungserbringer sorgsam mit den Finanzen umgehen, weil sie alle von der Bürgerversicherung abhängen. Dem ehemaligen Berliner Ärztepräsidenten und heutigen Vorstandsmitglied einer Betriebskrankenkasse, Ellis Huber, geht diese Begründung nicht weit genug. Der bekannte Medizinkritiker glaubt, dass die Bürgerversicherung ein politisches Muss ist, wenn die Bundesrepublik Deutschland eine menschenwürdige Gesellschaft bleiben will. Es ist heute nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis eindeutig, dass moderne Gesellschaften unter dem Druck der Globalisierung und der Individualisierung ein soziales Gesundheitssystem brauchen. Eines, das individuelles und allgemeines Wohl miteinander verknüpft. Das mitmenschliche Empfinden mit Kranken und Hilfsbedürftigen ist der Kitt, der heute Gesellschaften zusammenhält und bedeutsamer als politische Ideologien oder religiöse Orientierungen. das geht nur, wenn wir eine Pflichtversicherung für alle haben? Finanziell bringt eine Pflichtversicherung ohne zusätzliche Maßnahmen wenig. Und das auch erst in vielen Jahren. Etwa 0,7 Beitragspunkte würde es sparen, wenn man Besserverdienende, Beamte und Selbstständige einbezieht, hat die Rürup-Kommission errechnet. Sie sind gute Risiken, haben überdurchschnittlich hohe Einkommen, zahlen deshalb hohe Beiträge, aber verursachen bestenfalls durchschnittliche Kosten. Nur das Problem ist, man kann nicht einfach auf einen Schlag jene 10% der Bevölkerung, die heute anders abgesichert sind, in eine Bürgerversicherung zwingen. Das wäre verfassungsrechtlich höchst problematisch. Deshalb können nur alle jungen Menschen einbezogen werden, die neu ins Arbeitsleben treten, wie Karl Lauterbach erläutert. Sukzessive, weil diejenigen, die jetzt schon privat versichert sind oder diejenigen, die jetzt Beamte sind und über die Beihilfe abgesichert werden, denen sollte dieses Privileg nicht genommen werden. Da muss Bestandsschutz gelten. Aber es gibt keinen Grund, dieses Privileg unbeschränkt in Zukunft fortzuführen. Damit ist aber eine Senkung der Beitragslast weder kurzfristig noch im erforderlichen Umfang möglich. Von einer spürbaren Senkung der Lohnnebenkosten ganz zu schweigen. Deshalb greifen alle Modelle einer Bürgerversicherung zu zusätzlichen Finanzierungsinstrumenten. Lauterbach erläutert sein Modell. Die Bürgerversicherung hebt nicht nur die Beitragsbemessungsgrenze leicht an, sondern sie bezieht auch andere Einkommensarten, das heißt Miet-, Zins- und Kapitaleinkünfte ein. Und, was sehr wichtig ist, sie erweitert den Versichertenkreis, nämlich um Selbstständige, Gutverdiener, die oberhalb der sogenannten Versicherungspflichtgrenze liegen, von derzeit 3.825 Euro, und sie bezieht auch Beamte mit ein. Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf 5.100 Euro Monatsverdienst, dieser Wert gilt bereits in der Rentenversicherung, führt dazu, dass Besserverdienende deutlich höhere Beiträge zahlen müssen. Das bringt, nach Berechnungen der Rürup-Kommission, eine Beitragsentlastung um 0,8 Prozentpunkte. Die Einbeziehung sonstiger Einkünfte, etwa aus Mieten oder Zinsen, senkt den Beitragssatz um einen weiteren halben Prozentpunkt. Zusätzliche 0,7 Prozentpunkte bringt es, wenn alle Beamten, Selbstständigen und gut verdienenden Angestellten bei der Bürgerversicherung mitmachen. Lauterbach rechnet zusammen, was das inklusive der parteiübergreifend schon beschlossenen Reformmaßnahmen bedeutet. Die Strukturreform wird die Beitragssätze ungefähr auf 13% reduzieren im Jahr 2006-2007. Würde eine Bürgerversicherung tatsächlich frühzeitig eingeführt, würden dann Gesamtbeitragssätze im Durchschnitt von 11% erreichbar sein. Für Alice Huber geht das nicht weit genug. Er rechnet vor, dass schon ohne die bereits beschlossene Reform ein Beitragssatz von 10% mit Reform von nur noch 8 statt der heute durchschnittlich 14,3% erreichbar wäre. Voraussetzung ist allerdings, dass die Beitragsbemessungsgrenze ganz entfällt und nicht nur auf 5.100 Euro hochgesetzt wird. Praktisch bedeutet das, wer 1 Million verdient, müsste dann 80.000 Euro Jahresbeitrag an seine Krankenkasse überweisen. Heute liegt der Jahreshöchstbeitrag bei 6.600 Euro. Beim Modell Lauterbach wären es 8.750. Huber meint, dass Spitzenverdiener in einer solidarischen Versicherung auch Spitzenbeiträge zahlen sollten. Das halte ich für gerecht, das halte ich für sinnvoll. Und ich glaube auch, dass das alle gut verstehen können. Sicherlich, mit Ausnahme der Betroffenen. Und auch die Wirtschaft will nicht mitspielen. Immerhin müsste sie von den 80.000 Euro Beitrag eines Einkommen-Millionärs 40.000 als Arbeitgeberbeitrag aufbringen. Zudem sei die Krankenversicherung nicht dazu geschaffen, Einkommensumverteilung zu betreiben, warnt Alexander Gunkel von der BDA. Wenn man natürlich eine Ausweitung der Beitragsmessungsgrenze möchte über 5.100 Euro hinaus, dann würde die Finanzierung der Krankenversicherung einen stark steuerähnlichen Charakter annehmen und nur noch wenig mit einer beitragsabhängigen Finanzierung der Sozialversicherung zu tun haben. Einkommensumverteilung sollte allerdings, wenn im Bereich des Steuer- und Transfersystems stattfinden, denn da kann das deutlich zielgenauer stattfinden. Auch gegen die Einbeziehung von Mieten und Zinsen in die Beitragspflicht gibt es Bedenken. Besteht eine Beitragsbemessungsgrenze, trifft das nur kleine und mittlere Einkommen, die solche Zusatzeinkommen haben. Denn oberhalb dieser Grenze sind ja alle Einkommen beitragsfrei. Aber selbst wenn man alle Einkünfte einbezieht, wie es Huber will, macht das keinen Sinn, glaubt Gunkel. Wir diskutieren gerade im Bereich der Kapitaleinkünfte darüber, wie wir dort die Steuerbelastung senken können. Und auf der anderen Seite überlegt man jetzt, wie man Beiträge auch noch auf Kapitalerträge einnehmen kann für die gesetzliche Krankenversicherung. Wenn man das natürlich macht, dann verhindert das den Effekt, den man durch die Abgeltungssteuer erreichen möchte. Man wird weiterhin zur Kapitalflucht beitragen. Nicht nur der Arbeitgeberverband, auch die private Krankenversicherung läuft Sturm gegen die Bürgerversicherung. Denn sie befürchtet, für ihre Krankenvollversicherung keinen Nachwuchs mehr zu bekommen und vom Markt verdrängt zu werden. Deshalb hat der Verband, ähnlich wie die FDP, Verfassungsklage angedroht. Die allerdings dürfte ins Leere gehen, weil die Verfechter der Bürgerversicherung bereits auf Abhilfe gesonnen haben. Noch einmal Lauterbach. Die Bürgerversicherung sollte von den gesetzlichen und den privaten Krankenversicherungen parallel angeboten werden. Aus dem Grund sehe ich auch keine Grundlage für eine Verfassungsklage der privaten Krankenversicherung. Kritiker nennen aber einen weiteren Nachteil der Bürgerversicherung. Zwar würden Beitragssätze von 11% oder weniger Wirtschaft und Beitragszahler entlasten, ausgenommen Besserverdienende und Betriebe mit einem hohen Anteil gut bezahlter Mitarbeiter. Aber die Beiträge steigen dennoch, und zwar mit jedem zusätzlich verdienten Euro unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Die wird zudem jährlich angehoben, sodass auch Besserverdienende jedes Jahr mehr einzahlen müssen. Die Lohnnebenkosten bleiben dynamisiert, auch für die Arbeitgeber. Das kann bei der Kopfpauschale nicht passieren. Denn dieses von den meisten Wissenschaftlern und einer zunehmenden Zahl von Politikern favorisierte Finanzierungssystem macht endgültig Schluss mit der paritätischen Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Nach Schweizer Vorbild wurde dafür ein Modell in der Rürup-Kommission entwickelt, das weitgehend auf Rürup selber zurückgeht. Danach wird der aktuelle Arbeitgeberbeitrag auf die Löhne und Gehälter aufgeschlagen und vom Arbeitnehmer versteuert. Dann bezahlt jeder denselben Beitrag, der nach Berechnung der Kommission anfangs bei 210 Euro liegen müsste. Anders als heute und bei der Bürgerversicherung müssten auch Hausfrauen diesen Beitrag entrichten, nicht aber Kinder. Auch in diesem Modell sollen die heutigen gesetzlichen und die privaten Krankenkassen beteiligt werden. Rürup will aber Beamte und Selbstständige nicht einbeziehen. Andere Verfechter dieses Systems wollen das sehr wohl, was dann auf eine Bürgerversicherung mit Einheitsbeitrag hinauslaufen würde. Der Reiz für die Wirtschaft ist klar. Kostensteigerungen müssten künftig die Versicherten allein finanzieren. Kosten- und Beitragssenkungen, mit denen allerdings keiner rechnet, kämen dann aber auch alleine den Versicherten zugute. Alexander Gunkel betont vor allem, das ist der einzige Weg, um die Personalzusatzkosten vollständig zu beseitigen. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber keine Kostenbelastung mehr hat für die Krankheitskostenfinanzierung der Arbeitnehmer. Das fasziniert auch die Wissenschaftler und vor allem Rürup selber, der in den Lohnnebenkosten die Hauptursache der wirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Misere in Deutschland sieht. Dass daran die Kopfpauschalen etwas ändern könnten, hält Lauterbach allerdings für einen Irrglauben. Eine Entlastung der Arbeitgeber von dem Risiko der Kostenanstiege im Gesundheitssystem wird es nie geben. Auch die Kopfpauschalen müssen ja aus dem Lohn bezahlt werden. Das heißt, steigen diese Kosten stark an, wird es höhere Lohnforderungen der Gewerkschaften geben. Diese müssen bedient werden. Während die Arbeitgeber glauben, mit Kopfpauschalen fein raus zu sein, kann dieses System für Arbeitnehmer und Rentner nur mit riesigem Aufwand sozial gerecht ausgestaltet werden. Zwei Zahlen verdeutlichen dies. Wer heute 500 Euro verdient, zahlt inklusive Arbeitgeberanteil durchschnittlich etwas über 70 Euro an die gesetzliche Krankenkasse. Künftig wären es 210. Wer 3.450 Euro verdient, das entspricht der jetzigen Beitragsbemessungsgrenze, zahlt heute rund 500 Euro, bei Kopfpauschalen aber ebenfalls nur 210. Das wäre eine Umverteilung von unten nach oben. Gerechnet am Arbeitnehmerbeitrag ergibt sich folgendes Bild. Der Besserverdienende erhält den Arbeitgeberanteil von 250 Euro ausgezahlt, muss darauf aber 125 Euro Steuern zahlen. Ihm bleiben 125 Euro netto mehr, sodass er aus eigenem Einkommen nur 85 Euro in die Krankenkasse zahlen müsste. 165 Euro weniger als heute. Der Geringverdiener mit 500 Euro Einkommen zahlt heute einen Eigenanteil von knapp 36 Euro. Da der Arbeitgeberanteil in selber Höhe für ihn steuerfrei bleibt, steigt sein Nettoeinkommen entsprechend. Statt 36 Euro müsste er aber künftig 174 Euro in die Krankenkasse zahlen. Dass es dann Ausgleichszahlungen geben muss, machen diese Zahlen ganz klar. Die Kopfpauschalen benötigen ein riesiges Umverteilungssystem, das 20 bis 25 Milliarden Euro bewegt. Das muss über die Steuer erfolgen, die ja erheblich durch die Versteuerung des Arbeitgeberanteils profitiert, etwa in einer Größenordnung von 16 Milliarden Euro. Je nach Umfang der Beitragszuschüsse müsste der Fiskus allerdings nach Berechnungen der Rürup-Kommission 4,4 bis 10,2 Milliarden Euro darüber hinaus in das bisher nicht steuerfinanzierte Gesundheitswesen pumpen. Aber, so argumentieren die Befürworter, man könnte eine zielgenaue Umverteilung organisieren. Aus Sicht von Lauterbach ist das allerdings graue Theorie, denn was Rürup und seine Anhänger an Berechnungen präsentierten, könne keinesfalls überzeugen. Es ist relativ günstig für diejenigen, die gar kein Einkommen haben oder sehr geringe Einkommen. Die Kopfpauschale würde demnächst durch Steuermittel dann für diese Versicherten übernommen. Und es ist auch sehr günstig für diejenigen, die sehr hohe Einkünfte haben. Die Kopfpauschale von 210 Euro ist natürlich prozentual keine große Belastung für jemanden mit einem sehr hohen Einkommen. Es kommt aber zu der üblichen Zusatzbelastung für die mittleren Einkommen. Vor allem Durchschnittsverdiener mit Kindern sind die Leidtragenden. Die bekommen nämlich ab einem Monatseinkommen von etwa 2.500 Euro keine Beitragszuschüsse. Und sie müssen auch noch eine doppelte Prämie zahlen, wenn die Mutter wegen der Kinderbetreuung nicht arbeitet. Heute beträgt der Eigenanteil zur Krankenversicherung 180 Euro. Künftig sind es 420 Euro, abzüglich des ausgezahlten Arbeitgeberanteils von rund 120 Euro netto. Macht eine Mehrbelastung von ebenfalls 120 Euro. Familienfeindlich sei das, meint Lauterbach. Hinzu kommt, dass die Nettokosten für die Steuersubventionierung der Kopfpauschalen von Geringverdienern sich auf bis zu 10 Milliarden Euro belaufen und deshalb durch Steuererhöhungen gegenfinanziert werden müssten. Vorgeschlagen wird, dafür den Solidaritätszuschlag von 5,5 auf 10% anzuheben. Beide Systeme seien angesichts ihrer Nachteile noch nicht ausgereift, befand deshalb jüngst Superminister Wolfgang Clement. Alice Huber sieht das anders. Ob diese Pflichtversicherung als Bürgerversicherung mit einer einkommensabhängigen Abgabe in der Größenordnung von 10% aller Einkünfte gemacht wird oder mit Kopfpauschalen und dann eine steuerlich subventionierte Umverteilung von reich zu arm gemacht wird, ist eher eine handwerkliche Frage. Denn die jeweiligen Nachteile ließen sich beseitigen. Der Arbeitgeberbeitrag in der Bürgerversicherung bliebe zum Beispiel auf niedrigem Niveau stabil, wenn man ihn einfrieren würde. Die Bevorzugung der Reichen und die Benachteiligung von Familien und Mittelstand im Kopfpauschalenmodell ließen sich über das Steuersystem ausgleichen, wenn man denn will. Aber egal für welches der beiden Modelle, Bürgerversicherung oder Kopfpauschale, man sich eines Tages entscheiden sollte, sie sind, sofern es nicht um die Privatisierung geht, noch nicht der Systemwandel, wie gerne behauptet wird. Es sind Konzepte zur Schonung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen sowie zur Geldbeschaffung mit sehr unterschiedlichen verteilungspolitischen Wirkungen. Die Defizite der gesetzlichen Krankenversicherung, etwa zu wenig Wettbewerb, verfestigte Kartelle bei Leistungserbringern und Kassen, mangelnde Teamarbeit und riesige Vergeudung von Ressourcen löst weder die beschlossene Gesundheitsreform noch die angepeilte Finanzierungsreform. Nicht Sparsamkeit oder Qualität, sondern Eigennutz steuert das System, kritisiert Alice Huber. Das heutige Gesundheitswesen in Deutschland leidet an einer profitgesteuerten oder geldgierigen, kleinteiligen Unvernunft. Es ist heute für einen Orthopäden oder für einen Krankenhausträger aufgrund der Honorarsysteme, also der Steuerung, lukrativ, möglichst viel zu machen, rücksichtslos zu wachsen, sich auszubreiten, eine Art Krebszellenökonomie. 30, vielleicht auch 40% der Mittel, immerhin bis zu 50 Milliarden Euro, versickern nach Ansicht Hubers jedes Jahr sinnlos im System, ohne den Kranken zugute zu kommen. Selbst wenn es nur halb so schlimm sein sollte. Hier liegt, nicht nur nach Meinung des Medizinkritikers Huber, die wichtigste Reformaufgabe. Das war Hintergrund Politik heute, die Reform zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen, Systemwechsel oder reine Geldbeschaffung, eine Sendung von Axel Brauer-Rabinowitsch, Redaktion Gode Japs. Deutschlandfunk.